morgens, wenn es hell wird und die Sonne scheint herab, steigt man fröhlich in die Bergwelt, weil man Freude am Leben hat. Des Morgens, wenn der Tau noch auf den Blumen hängt im Gras, geht man wandern in den Tälern, wo man trifft noch Fuchs und Has. Des Morgens, wenn es hell wird und die Sonne